Also gut. Das ist Mama. Die ist nun einmal so. Da ist nichts mehr zu wollen. Gott schütze sie. Aber was ist mit Dunja los? Dunetschka, Liebe. Ich kenne sie doch, mein Fräulein. Sie waren bereits 20 Jahre alt, als wir uns zum letzten Male sahen. Ihren Charakter, verehrtes Fräulein, habe ich schon damals verstanden. Die Mama schreibt, Dunetschka kann vieles ertragen. Das habe ich schon längst gewusst. Das wusste ich bereits vor 2,5 Jahren und seit jener Zeit habe ich nachgedacht. 2,5 Jahre habe ich gerade darüber nachgedacht, wie vieles Dunetschka ertragen kann. Denn Herrn Svidrigailov mit all dem, was darauf gefolgt ist, ertragen können, heißt viel ertragen können. Jetzt aber meinen Sie beide, auch Mama, dass man den Herrn Luschin auch als zukünftigen Ehemann werde ertragen können, der die Theorie über die Vorzüge solcher Frauen vertritt, die von Hause aus bettelarm und vom Gatten bewohltatet sind und der ihnen dies fast bei der ersten Zusammenkunft auseinandersetzt. Nun gut, wir wollen annehmen, er habe sich verplappert, obwohl er doch ein verständiger Mann ist, so dass er sich vielleicht durchaus nicht verplappert hat, sondern sofort ihre zukünftige Stellung klargestellt sehen wollte. Aber Dunja, Dunja, was ist denn mit ihr geschehen? Sie durchschaut doch den Menschen klar und deutlich und soll nun mit ihm leben. Sie würde doch lieber schwarzes Brot essen und Wasser trinken, als ihre Seele verkaufen, ihre sittliche Freiheit. Nein, für keinen Komfort, auch nicht für ganz Schleswig-Holstein, würde sie hergeben, geschweige denn für einen Herrn Luschin. Nein, Dunja war nicht so, soweit ich sie kannte, und hat sich sicher nicht verändert. Was soll man dazu sagen? Die Svidrigailov sind bitter. Bitter ist es auch, sein ganzes Leben als Gouvernante für jährliche 200 Rubel in der Provinz herumzuwandern. Aber ich weiß, dass meine Schwester sich lieber als Neger einem Plantagenbesitzer oder unter Letten einem Ostseedeutschen verdingen würde, als ihren Geist und ihr sittliches Empfinden durch die Verbindung mit einem Manne besudeln, den sie nicht achtet und mit dem sie nichts gemein hat. Durch eine Verbindung nur um des persönlichen Vorteils willen. Und wäre Herr Luschin selbst aus reinstem Golde oder aus einem einzigen Brillanten, auch dann würde sie nie einwilligen, die gesetzliche Konkubine des Herrn Luschin zu werden. Warum also willigt sie denn ein? Wo ist der Schlüssel? Wo ist die Lösung des Rätsels?